Wenn es um Lottozahlen geht, wird vielen der Name Karin Tietze-Ludwig einfallen. Samstag für Samstag stand sie neben der großen Lottotrommel und verlas die Zahlen, die soeben live gezogen worden waren, 30 Jahre lang. Geboren wurde die Lottofee am 31. Mai 1941 in Siegen, aufgewachsen ist sie in Biedenkopf, einer kleinen Stadt in der Nähe von Marburg. Als Jugendliche ging sie nach Frankfurt und wurde mit 22 Jahren eine der jüngsten Fernsehansagerinnen. An diese spannende Zeit erinnert sie sich gerne, denn sie saß Professor Bernhard Schimek am Schreibtisch direkt gegenüber, wenn dieser seine Sendung »Ein Platz für Tiere« moderierte und der Gepard, den er mitgebracht hatte, unter dem Tisch um ihre Beine schlich. Auf das Thema Glück wird Karin Tietze-Ludwig häufig angesprochen und natürlich hat auch sie Lotto gespielt, aber nie etwas gewonnen. Ich bin in Siegen in Westfalen geboren. Das war aber reiner Zufall, weil meine Großmutter ihre vier Töchter in Siegen bei einem bestimmten Professor geboren hat. Und da meinte sie, als meine Mutter mich erwartete, sie müsste mit mir auch dahin. Und so war es eben der reine Zufall, dass ich in Siegen geboren wurde, obgleich ich zur Stadt eigentlich keinerlei Beziehung habe. Ich habe auch nie in Siegen gewohnt. Also es war halt nur gerade für 14 Tage Krankenhaus. Aufgewachsen bin ich im Hessischen, in der Nähe von Marburg, also in Biedenkopf, eine kleine Stadt, wo ich auch zur Schule gegangen bin und wo ich eine sehr behütete und schöne Kindheit hatte. Man kann sagen, es war eine Kleinstadt, aber dennoch fühlte man sich so ein bisschen wie auf dem flachen Lande. Als mein Vater, Gott sei Dank, aus dem Krieg unversehrt nach Hause kam, war dann die Familie wieder vollständig, also wir drei. Ja, irgendwann, als es uns dann finanziell besser ging, haben wohl meine Eltern überlegt, ob sie sich noch ein zweites Kind leisten könnten. Und so kam dann meine Schwester zur Welt, die 8 Jahre jünger ist als ich. Und dann waren wir dann eben zu viert. Ich war eigentlich eine ja ruhige Schülerin, aber dennoch, wenn mich jemand angestachelt hat, dann war ich natürlich auch zu allen Schandtaten bereit. Und dann musste schon mal mein Vater hin und wieder doch mal in die Schule, um dieses aufmüpfige Kind irgendwann zu bändigen. Und dann wurde ich wieder ganz, ganz solide, ganz ruhig. Und dann hieß es, jetzt ist sie wieder plötzlich zu ruhig, warum arbeitet sie nicht mit? Dann habe ich das Arbeiten wahrscheinlich vorübergehend mal wieder eingestellt. Und ja, irgendwann ging es dann aber weiter und so habe ich einen schönen Abschluss hingelegt und habe dann in Marburg noch eine weiterführende Schule besucht und bin dann von Marburg aus nach Frankfurt gekommen. Dort habe ich dann bei Verwandten behütet auch wiederum gewohnt, weil mein Vater der Meinung war, das Kind alleine mit 18 in der Großstadt, das geht überhaupt nicht, da muss schon mal jemand aufpassen. Und ich wollte natürlich von zu Hause weg nicht so wie heute, dass die Kinder immer wieder gern zurückkommen zu Hotelmama, sondern ich hatte einfach dieses Bedürfnis. Ich war schon immer ein Mensch, der gerne unterwegs war, der gerne die Welt kennenlernen wollte, der gerne verreist ist, dem es zu Hause oft zu eng war. Und so habe ich natürlich versucht, mir einen Job zu suchen, der eben meinen Intentionen entsprach und da lag damals natürlich nahe, was passiert, wenn ich eigentlich Stewardess werden könnte. Dann habe ich das auch gewagt und habe auch die Ausbildung angefangen und dann hätte ich nach USA gehen müssen, nach Kansas City. Und da hat mein Vater gesagt, nein, nein, nein, das ist ja viel zu weit. Fang doch erst mal hier ein bisschen vor der Tür an und lass es mal etwas ruhiger angehen. Naja, und so geschah es denn, dass dieser Traum vom Fliegen nicht wahr wurde. Ich habe aber dann in der Presseabteilung einer amerikanischen Fluggesellschaft gearbeitet, wo ich also meine Sprachen gut verwenden konnte und wo ich natürlich auch mit Menschen zusammenkam, die damals schon die sogenannten Promis waren. Also wir hatten sehr viel Gelegenheit, Stars, die aus Amerika nach Frankfurt kamen, abzuholen vom Flughafen, sie zu betreuen. Und das war für mich natürlich als junges Mädchen was besonders Schönes. Also wen ich da alles kennengelernt habe, das war der Traum. Kirk Douglas beispielsweise. Wen hatten wir denn noch? Oscar Peterson, daran erinnere ich mich gerne. Mit dem war ich einkaufen auf der Kaiserstraße. Der hatte ein Faible für Fotoapparate und alles, was made in Germany war. Doris Day und Rock Hudson, ja. Die beiden waren auch da. Also so habe ich auf diesem Wege sehr viele Menschen kennengelernt, wo ich dann zunächst einmal so als unbedarftes Wesen große, große Hemmungen hatte, denen gegenüberzutreten. Naja, aber scheinbar habe ich das ganz gut gemacht und so bin ich also auch ganz schnell in so eine Position in der PR-Abteilung reingerutscht. Und aber das reichte mir auch nicht. Irgendwelche Menschen meinten dann, ich hätte doch stimmlich, wäre ich doch sehr gut und warum ich nicht mich ein bisschen in Richtung Journalismus, Radio und Fernsehen ausdehnen möchte. Ja, man hat meine Bewerbung zum Fernsehen weitergegeben. Und so kam es dazu, dass ich da eingeladen wurde zum sogenannten Vorsprechen. Heute würde man Casting sagen. Und das muss ich wohl ganz ordentlich gemacht haben, denn der damalige Programmdirektor meinte, ja, die können wir ganz gut gebrauchen. Das war Hans-Otto Grünefeld seiner Zeit, der sagte, wir hatten ja bisher eine Ansagerin, Hilde Nocker, die war dunkelhaarig und sie suchten eine anders aussehende, also blond kam gerade recht, also nach dem Motto, mit ein bisschen Glück zum rechten Zeitpunkt am richtigen Ort. Ich habe angefangen mit 22. Ja, ich war dann eine der jüngsten Ansagerinnen überhaupt, durfte nur im Nachmittagsprogramm zunächst erscheinen, weil ich eben noch so jung war. Also Kinderprogramm hat man mir abgenommen, mehr aber nicht. Dann, als es soweit war und Hilde Nocker nach München ging, da durfte ich dann auch ins Abendprogramm die großen Sendungen, also 20.15 Uhr machen. Ich werde nie vergessen, sie hatte zum letzten Mal die Sendung Ein Platz für Tiere mit Professor Jimek anzukündigen. Da übergab sie mir sozusagen das Mikrofon und stellte mich somit vor, dass ich nun in Zukunft ihre Position einnehmen sollte. Ich war ja sowas von aufgeregt, das glaubt mir ja kein Mensch. Nicht nur wegen der neuen Position, sondern weil Jimek hatte ja die Angewohnheit, immer Tiere mit ins Studio zu bringen. Und es war immer live. Und er brachte einmal eine Schlange mit, die sich dann oben in den Lampen verlustierte. Ich fand es furchtbar. Ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Und an diesem Tag hatte er seinen Lieblingsgeparden Cheetah dabei. Der strich mir immer um meine Beine. Und ich habe nur gedacht, oh Gott, hoffentlich ist dieses Tier so abgerichtet, dass es mich überhaupt nicht mag und dass ich für dieses Tier so uninteressant bin wie nur irgendetwas. Und ich muss gestehen, für die nächsten Sendungen, immer wenn Jimek kam und ich nicht wusste, was er wieder für ein Tier mitbrachte, habe ich dann Stiefel angezogen. Cheetah war häufiger mit im Studio, dann brachte er irgendwelche kleinen Äffchen mit, die auch recht munter waren. Also ich muss gestehen, ich bin da immer mit etwas Bammel ins Studio. Ich musste ja eigentlich nur meine Ansage machen, aber ich saß ja dann da drin. Wir saßen in einem Studio. Er saß an seinem Schreibtisch auf der anderen Seite und ich saß ihm praktisch gegenüber. Ich hätte mich rausstehlen können, aber die Türen sollten ja nicht klappern. Es musste ja alles mucksmäuschenstill sein. Und am Anfang bin ich auch immer schön brav sitzen geblieben. Aber später dann, im Laufe der Jahre, habe ich mich dann schon etwas verdünnisiert. Was waren die weiteren Highlights? Natürlich Kuhlenkampf. Einer wird gewinnen und der blaue Bock mit Heinz Schenk natürlich. Einer wird gewinnen war so die wichtigste Sendung des HR. Ja. Als Ansagerin muss man ja den ganzen Abend gestalten. Und Kuhlenkampf hat ja die Angewohnheit, gerne zu überziehen, nicht? Also er sollte 90 Minuten senden und es wurden meistens, ja, vor 11:30 machte er eigentlich nie Schluss. Er begann 7:45, also 20.15 Uhr, 22.30 Uhr, 23 Uhr gab es auch schon mal. Und danach kamen ja dann die obligatorischen Lottozahlen, die dann irgendwann auch fast in die mitternächtliche Stunde verlagert wurden. Umso länger wurde dann auch für mich der Samstagabend, klar. Wie bin ich zum Lotto gekommen? Lotto war ein Bestandteil meiner Aufgaben. Wie gesagt, ich habe als Ansagerin angefangen. Damals gab es ja noch den Begriff der Ansagerin. Der starb ja dann später, dieser Begriff. Und auch die Berufsbezeichnung Ansagerin wurde ja aus dem Fernsehleben gestrichen. Denn die Ansagerin als solche gab es ja plötzlich nicht mehr. Die Damen und Herren, die wurden dann Moderatoren, sie bekamen oft eigene Sendungen. Es beschränkte sich nicht mehr nur auf die reine Ansagetätigkeit, sondern aus diesem Job wurde einfach mehr. Ich zum Beispiel habe redaktionell mitgearbeitet, ich habe Texte geschrieben, ich habe auch für andere Texte geschrieben. Aber die erste Lottofee war Karin Dienstlage, die machte das 3 Jahre. Und da ich ja schon lange beim Sender war, hieß es, nein, nein, das macht die Karin jetzt mit, die ist jetzt mittlerweile so versiert. Und so kam ich eigentlich dazu, ohne großartige Vorbereitung, sondern es war für mich eigentlich eine Moderation wie jede andere auch. Nur mit höherer Nervenbelastung, weil man sich möglichst nicht versprechen muss. Es sind zwar nur wenige Zahlen, aber die müssen stimmen. Und mir ist es natürlich einmal passiert, als wir ein neues Bühnenbild bekamen mit sehr viel Acryl und sehr viel Reflexionen durch die Beleuchtung auch, sodass ich von dem Platz, wo ich stand, die fallenden Kugeln nicht ganz genau sehen konnte und hatte aufgrund dessen die 6 mit der 9 verwechselt, obgleich beide mit dem Punkt rechts unten gekennzeichnet waren. Aber ich habe mich natürlich sofort korrigiert. Und am nächsten Tag schrieb eine Frankfurter Zeitung eine wunderschöne Glosse mit dem Titel Kopfstand. Und ich habe eigentlich auch im Hause selber so viel positive Reaktionen bekommen, dass die Menschen sagten, ah, endlich passiert mal was, da ist kein Roboter. Es wurde zu meiner Zeit noch richtig zelebriert, ja. Die Sendung wurde auch immer länger, war letztlich sogar 5 Minuten lang, weil man ja dann noch die Glücksspirale und was man da noch alles an Lotterien noch zusätzlich hatte. Also es war ja zuletzt ein Riesentableau mit vielen Zahlen, die man da verlesen musste. Und ich wurde ja oft gefragt, welches sind denn nun die sichersten Zahlen? Es gibt keine sichere Zahl, sondern es ist eine reine Glückssache. Da haben sich viele kluge Menschen schon die Köpfe zerbrochen. Ja, viele Professoren der Mathematik. Aber sie sind auch zu dem Ergebnis gekommen, dass es natürlich eine Art Glücksspiel ist. Aber wenn man das als Glücksspiel bezeichnet, ist es für meinen Teil ein Glücksspiel insofern, weil man eben nur mit Glück die richtigen Zahlen hat. Es ist dennoch, so sehe ich das, es verführt nicht zum Spiel, so wie man das eben häufig vielen nachsagen will. Gerade Lotto hat man mit einem relativ geringen Einsatz eine gute Chance, viel zu gewinnen. Und ich glaube, das Suchtpotenzial beim Lotto ist so gering. Natürlich habe ich mich als Glücksfee gefühlt, weil man mir das ja auch immer aufoktroyierte. Und dann sagt man, ja, so sieht eben eine Glücksfee aus, blond und so. Nur, ich war immer ganz glücklich, wenn ich dann Reaktionen vom Publikum bekam, dass es ausgerechnet die getroffen hat, die es nötig gehabt haben. Sehr viele Menschen, die kleinere Gewinne wohl zu schätzen wussten. Da schrieb die Enkelin, meine Oma hat jetzt so und so viel 1000 D-Mark gewonnen und sie kann es so gut gebrauchen und wir sind ihnen so dankbar. Das, finde ich, ist einfach das Schönste, wenn es wirklich die Menschen trifft, die es mal nötig haben. Ich meine, das Glück ist nicht gerecht, das ist nun mal so. Der Teufel und der große Haufen, das Sprichwort kennt man ja. Auch das passiert, dass ein Mensch, der schon mehrere Millionen hat, noch ein paar dazu bekommt. Aber auch das ist Glück, natürlich. Und wenn er dann eben von diesem Glück ein bisschen abgibt, wenn er dann das etwas verteilt, an diejenigen weitergibt, die es vielleicht nötig haben, dann, finde ich, hat es auch wieder einen guten Sinn. Eine schöne Geschichte werde ich auch nicht vergessen. Da stand ein Mensch vor meiner Haustür und vom Gartentor und wollte eigentlich nur ein Autogramm. Und dann hat er aber gesagt, aber ich bin auch, möchte ich Ihnen auch sagen, ein Gewinner. Ich habe 1 Million gewonnen. Ich sage, na, da kann ja jeder kommen, so nach dem Motto. Dann habe ich natürlich gedacht, das ist vielleicht ein Spinner, man weiß es ja nicht. Ich rufe in Wiesbaden an und frage, ob der Mensch wirklich gewonnen hat. Da fragen, woher wissen Sie denn das? Ich sage, ja, der hat sich mir vorgestellt als Gewinner. Ja, sagten die, ich könnte also beruhigt sein, ich könnte ihn reinlassen und ich könnte mich mit ihm unterhalten. Also er wäre absolut seriös und kein Verrückter. Da muss man ja auch höllisch aufpassen. Ne? Ja, und dann saß er hier auf meiner Terrasse und hat mir so sein Herz ausgeschüttet. Und da hatte ich dann letztendlich das Gefühl, ja, da war das Glück mal wieder am rechten Platz. Weil er hatte einen großen Unfall, er war amputiert und hat eine Prothese. Und war aber so entzückend und hat so aus seinem Leben erzählt und dass seine Geschwister in den USA sind und jetzt könnte er die doch endlich mal besuchen. Und also ein ganz, ganz rührender und liebenswerter Mensch hat dann für seinen Sohn irgendeinen Laden eingerichtet, dass der auch was davon hatte. Also ein bodenständiger und sehr angenehmer Zeitgenosse. Und da habe ich gedacht, schön, da hat es mal wieder gepasst. Man muss sich einfach vorstellen, ein Mensch, der regelmäßig sein relativ kleines Salär bekommt und der kriegt da plötzlich mehrere Millionen. Ja, was soll er denn damit machen? Der wird natürlich erstmal übermütig werden. Der wird allen Freunden und Bekannten davon erzählen. Und das ist ja schon mal der erste Fehler, den er dann macht. Denn man muss bei einem solchen Gewinn natürlich vorsichtig sein. Man darf nichts erzählen. Man soll erst einmal Ruhe bewahren, denn es wachsen ganz schnell die Neider heran und deshalb ist auch von allen Lottogesellschaften der erste Rat, bitte stillschweigen, erstmal in aller Ruhe überlegen, lassen Sie das Geld auf der Bank, gehen Sie das in aller Ruhe an, denn man hat ja ein Jahr Zeit, um diesen Gewinn möglicherweise gewinnbringend anzulegen oder Häuser zu bauen oder wie auch immer, was man auch damit anstellen will. Ich habe auch Lotto gespielt, allerdings mit wenig Erfolg. Ich scheine mit Zahlen und mit Spielereien nichts am Hut zu haben. Vielleicht bin ich auf anderem Wege entschädigt worden. Aber ich gewinne grundsätzlich nichts. Ich gehe auf einen Jahrmarkt mit vielen netten Menschen um mich herum, ziehen alle irgendwelche Lose, gewinnen und ich ziehe die Niete. Aber so war das schon immer und da, ich bin nicht traurig drüber. Damit kann ich ganz gut leben. Für mich ist Glück schon etwas anderes. Geld zu haben erleichtert das Leben, gar keine Frage. Für mich bedeutet Glück mehr Gesundheit, in Frieden zu leben. Man sieht ja nun heute gerade, dass es eben gar nicht so einfach ist, eben in Frieden zu leben, weil wir ja überall Kriegsschauplätze haben. Ich finde, es ist viel wichtiger, wenn man mit den Menschen, die im näheren Umkreis sind, vernünftig umgeht, dass die Menschen ein bisschen toleranter sind, dass sie nicht mehr so egoistisch sind, dass man einfach wieder mal freundlicher mit einem Lächeln miteinander umgeht. Man sieht, wenn man in die S-Bahn steigt, eigentlich Menschen, die nur die Mundwinkel nach unten tragen. Die wenigsten machen ein freundliches Gesicht. Man geht irgendwo rein, keiner grüßt. Jeder starrt vor sich hin. Ich finde, dieses Miteinander, diese Wertschätzung, die nicht mehr so vorhanden ist. Und das stört mich eigentlich sehr. Und ich für meinen Teil, ich arbeite dran. Und ich habe für mich festgestellt, wenn ich freundlich irgendwo hinkomme, dann plötzlich kommt es mir auch freundlich entgegen. Also es liegt auch ein bisschen an einem selber, wie man jemandem entgegenkommt. Der Entschluss aufzuhören, der kam ja von mir. Ich habe gesagt, nach 30 Jahren, es ist irgendwann genug und ich hatte Pläne, eben mit meinem Mann, er war schon pensioniert, ein bisschen mehr zu verreisen, ein bisschen mehr von der Welt zu sehen. Wir hatten wirklich schöne Pläne gemacht und wollten ja unser Leben zukünftig etwas freier gestalten, nicht mehr unter dem Zwang des dringenden Wochenendschaffens. Ja, und dann ging es leider noch kurze Zeit und dann starb mein Mann und so fiel ich auch in ein ganz, ganz tiefes Loch und habe mich 2 Jahre sehr vergraben und bin auch gar nicht groß raus an die Öffentlichkeit und war sehr, sehr traurig und war wirklich wenig ansprechbar, bis dann nicht nur die Familie, auch meine Freunde sagten, so geht's nicht weiter, du musst wieder raus. Und dann kam das Angebot, an 2 Büchern mitzuarbeiten. Einmal, wie das Leben nach einem Schicksalsschlag beispielsweise weitergeht. Oder dann aus einem Schicksalsschlag ja stärker zu erwachsen, unter dem Titel eben stärker als je zuvor. Diese beiden Bücher, an denen ich da eben über mein Schicksal geschrieben habe und wie ich das verarbeitet habe, das hat mir sehr geholfen. Und von da an war ich irgendwie befreit. Danach ging es mir gut und dann habe ich gedacht, aha, das war die beste Therapie. Ich habe vorher schon Bücher geschrieben, ja, das erste war Zusatzzahl 13, wo ich auch so ein bisschen aus der Schule, Lotto-Schule, geplaudert habe, wie so der Studioalltag ist und wie die Menschen ins Studio kamen, weil Lotto war ja immer eine öffentliche Veranstaltung. Es kamen ja Busse, die einfach sehen wollten für die paar Minuten, wie funktioniert denn jetzt dieser ganze Ablauf. Und dann habe ich viele Briefe auch zitiert, die sehr kurios und sehr schön waren. Und danach habe ich ein anderes geschrieben, Glück kommt nie zu spät. Das war mehr so eine Abhandlung, wie man zum Glück finden kann. Geschichten von unterschiedlichen Menschen, die plötzlich mal 1 Million gewonnen haben. Zum Beispiel diese Dame morgens, die ihren Hund ausführte und vor jedem Haus, an dem der Hund nun beispielsweise sein Beinchen hob, hat sie die Hausnummer notiert und hat damit einen gewissen Geldbetrag gewonnen. Musste natürlich alles unter 49 sein, das ist ja klar. Das Glück gehört zu mir und ich muss gestehen, ich bin ein dankbarer Mensch. Ich bin dankbar für das viele Glück, das ich bisher hatte. Ich war auch mal krank und ich bin aber auch gesundet und ich bin froh und dankbar, dass ich wieder gesund bin und ich bin überhaupt froh und dankbar, dass Familie und rundherum alles stimmt und dass ich eine so ja optimistische Ausstrahlung habe, die manchmal sogar auf andere überschwappt. Die Arbeit beim Fernsehen war wunderschön. Und mein Job insbesondere war natürlich ein Traumberuf. Ich meine, alleine schon Samstag für Samstag Menschen glücklich zu machen, materiell glücklich zu machen. Das ist doch das Schönste, was es gibt. Natürlich hofft man immer eben, wie ich schon sagte, dass das Glück auch immer die Richtigen trifft, aber darauf habe ich ja nun mal keinen Einfluss. Aber es ist natürlich auf der anderen Seite auch ein harter Beruf gewesen. Klar, es erfordert Disziplin. Man kann nicht plötzlich so und so viel Kilo zunehmen und meint, man ist dann immer noch attraktiv. Oder man muss auch ein bisschen modisch mitgehen, das gehört eigentlich auch dazu. Man darf nicht vergessen, die Ansagerinnen in der Anfangszeit waren ja irgendwie auch ein bisschen richtungweisend in der Mode. Insofern haben wir also häufig so den Trend bestimmt. Und nicht nur jetzt Mode, sondern auch Frisurenmode. Insofern waren wir so in gewisser Weise schon Trendsetter. Zu meiner Zeit war natürlich jeder Sender, hatte sein Gesicht, seine Chefansagerin. Ich war also für den Hessischen Rundfunk zuständig. In Berlin war es Renate Bauer beispielsweise. Oder in München war es Petra Schürmann oder Caroline Reiber, je nachdem. Also man wusste, wenn die da sind, dann wusste man gleich, welcher Sender dran ist. Oder in Baden-Baden Ursula von Manneskuhl, in Köln Claudia Doren, WDR. Also das waren einfach die Gesichter, die brauchten nur zu erscheinen. Da wusste man gleich, die Sendung kommt aus Köln, die kommt aus Frankfurt, die kommt aus München. Insofern war der Bekanntheitsgrad einfach da. Und der setzt sich natürlich fort, weil man erscheint ja permanent. Also gewöhnen sich die Menschen, ob sie wollen oder nicht, sie gewöhnen sich an das Gesicht. Und in meinem Fall natürlich schon über 30 Jahre, angefangen von der Ansagerin, die dann später Lotto machte. Und die Einschaltquoten, die waren natürlich enorm. Und beim Lotto natürlich erst recht. Und immer, wenn es um Lotto geht, glaube ich, verbindet jeder den Namen mit mir. Es ist einfach so. Und demzufolge werde ich natürlich auch auf der Straße noch angesprochen. Ich stelle fest, die Menschen kommen mir heute noch sehr, sehr wohlwollend entgegen. Sie freuen sich, weil sie sagen, entweder, ja, sie haben mir mal Glück gebracht oder, tut mir ja leid, sie können ja nichts dazu, aber mir haben sie wirklich kein Glück gebracht. Das sind also so die Sprüche, aber einfach, glaube ich, auch nur, um mal mit mir in Kontakt zu kommen. Und ich finde das einfach angenehm und ich finde es schön. Und heute nach so vielen Jahren, dass man immer noch sagt, Mensch, Sie haben doch so viele Jahre im Fernsehen mitgewirkt und Sie haben das so geprägt und es war eigentlich eine schöne Zeit mit Ihnen. Wir sind Ihnen sehr dankbar dafür. Ich glaube, diese Ära ist vorbei. Diese Langlebigkeit via Bildschirm, die wird es nicht mehr geben. Man merkt ja heute schon, nicht nur durch diese Vielschichtigkeit der Privatsender, sondern die jungen Leute, Mädels und Jungs, sind ja so austauschbar. Sie sehen ja alle gleich aus. Sie haben alle lange Haare, sie sind super schlank, wunderschön. Ja, und haben eigentlich auch textmäßig nicht so wahnsinnig viel drauf. Wenn man da mal ein bisschen in den Hintergrund geht, da merkt man, da ist nicht viel Fundament dahinter. Und das ist eigentlich schade. Denn natürlich der Beruf einer Moderatorin, da muss jemand dahinter stehen. Es gibt wirklich wenige Ausnahmen, auch gerade bei den Privatsendern. Aber so generell tut es mir leid, dass die Mädels einfach so austauschbar sind. Ich finde einfach, jeder müsste für sich eine Linie finden, um sich, glaube ich, so ein bisschen unvergessen zu machen. Sie verlas die 6 Richtigen mit Zusatzzahl 30 Jahre lang samstagabends. Die Lottofee Karin Tietze-Ludwig heute am Neujahrstag in der WDR5-Sendereihe Erlebte Geschichten, eine Sendung von Marion Dani. Heute in einer Woche an dieser Stelle ein Mann, der Musik gemacht hat als Tontechniker, Aufnahme und Instrumente gemischt hat, unter anderem auch in Berlin für David Bowie, der vor einem Jahr gestorben ist. Der Techniker heißt Eduard Meyer und zu hören ist er am kommenden Sonntag um 18.05 Uhr und um 22.05 Uhr. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.